Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Mei日汉语. Hallo liebe Freunde, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. Wir präsentieren Ihnen heute ein neues Programm, das gleichzeitig einen neuen Einstieg in unseren Sprachkurs ermöglicht. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas und ich lebe nun seit etwa 2 Jahren in China. Leider bin ich aber, was meine Chinesischkenntnisse betrifft, fast noch ein Anfänger. Wir können also zusammen ganz von vorne mit dem Sprachkurs beginnen. Nun, wir möchten Ihnen mit unserem Kurs Grundkenntnisse der chinesischen Sprache vermitteln. Thomas, was denkst du, was sollten wir als erstes lernen? Die Begrüßung auf Chinesisch sollte definitiv das erste Thema des Kurses sein. Alles klar, lassen Sie uns also einen ersten Blick auf unsere heutige Lektion werfen. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Zhe shi 我的名片，好久不见。你好，你叫什么名字？这是我的名片，好久不见。Okay, das war der Wortlaut unserer heutigen Lektion. Im Chinesischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, um jemanden zu begrüßen. Der geläufigste Ausdruck ist sicher Ni hao. Ni hao. Ni bedeutet du und hao heißt gut. Kombiniert man beides, so heißt es wörtlich du gut. Ni hao. Ni hao kann zu jeder Tageszeit und zu jeder Gelegenheit verwendet werden. Ni hao. Ni hao. Dieser Ausspruch kann sowohl einem Fremden als auch einem Bekannten gegenüber verwendet werden. Thomas, weißt du, was man erwidert, wenn jemand Ni hao zu einem sagt? Nun lass mich mal überlegen, ist das ähnlich wie im Deutschen? Zum Beispiel, wenn ich Hallo sage, kannst du ebenfalls mit Hallo antworten. Richtig, es ist ganz leicht. Einfach nur den Ausspruch wiederholen. Ni hao. Bitte sprechen Sie mir nach. Ni hao. Genau, ni hao. Ni hao. Okay, hören wir uns nun zusammen den Dialog an. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Gut, nach der Begrüßung interessiert mich natürlich der Name meines Gegenübers. Was fragt man danach auf Chinesisch? Du kannst folgende Frage stellen. Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Ni heißt du. Ni. Jiao, heißen. Jiao. Shenme bedeutet was. Shenme. Wie heißt du? Ni jiao shenme mingzi? Ni jiao shenme mingzi? Gut, hören Sie nun bitte aufmerksam die folgende Konversation. Ni jiao shenme mingzi? 我叫王龙,你叫什么名字? 刘露. Hast du den Unterschied bemerkt, Thomas? Nun ja, für mich besteht der Unterschied vor allem in den Antworten. Auf die Frage, wie heißt du, kann man entweder 我叫 sagen und dann seinen Namen hinzufügen oder man sagt einfach nur seinen Namen. Sehr schlau. Thomas hat es auf den Punkt gebracht. Die Antwort war aber auch leicht. Lassen Sie uns die Fragestellung noch etwas besser üben. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Heutzutage überreicht man in China auch oft seine Visitenkarte, wenn man sich jemanden das erste Mal vorstellt. Bei der Übergabe der Visitenkarte kann man Folgendes sagen. 这是我的名片. Das heißt, das ist meine Visitenkarte. 这是我的名片. Was bedeutet Mingpian? Visitenkarte? Genau, Mingpian, Visitenkarte. Mingpian. Und zhe heißt das. Zhe. 是 heißt sein. 是。 我的 steht im Chinesischen für mein. 我的。 我的。 这是我的 bedeutet wörtlich, das ist meins. 这是我的。 名片 Visitenkarte. 名片。 Das ist meine Visitenkarte. 这是我的名片。 这是我的名片。 OK, hören wir nun den folgenden Dialog. 这是我的名片。 谢谢。 好久不见，你好吗？ 挺好的，谢谢。 Lassen Sie uns nun mit einem anderen Satz weitermachen. Thomas, nehmen wir mal an, du und dein Freund habt euch lange Zeit nicht gesehen. Was würdest du auf Deutsch sagen, wenn ihr euch wieder begegnet? Das ist ganz einfach. Ich sage, hey, lange nicht gesehen. Genau. Auf Chinesisch sagen wir, 好久不见。 好久不见。 Es ist die wörtliche Übersetzung von lange nicht gesehen.Lassen Sie es mich Wort für Wort erklären. Hao jiu, eine lange Zeit. Hao jiu. Bu bedeutet nicht. Bu. Jian heißt sehen. Jian. Lange nicht gesehen. Hao jiu bu jian. Hao jiu bu jian. Hören wir uns nun noch einmal die dritte Unterhaltung an. 这是我的名片。 谢谢。 好久不见，你好吗？ 挺好的，谢谢。 Schön, das war unser letzter Abschnitt für heute. Sie hören Alltagschinesisch auf Radio China International. Bevor wir uns noch einmal die ganze Unterhaltung anhören, lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, was wir heute gelernt haben. Gleich zu Beginn haben wir Hallo erwähnt. Auf Chinesisch sagt man dazu Ni hao. 你好。 Wie heißt du? 你叫什么名字？ 你叫什么名字？ Wie heißt du? Wir haben auch gelernt, dass man Folgendes sagen kann, wenn man eine Visitenkarte übergibt. 这是我的名片。 这是我的名片。Das ist meine Visitenkarte. Und wir haben gelernt, dass lange nicht gesehen auf Chinesisch heißt 好久不见。 好久不见。 Hören wir uns nun die Unterhaltung ohne Unterbrechung an. 你好。 你好。 您好。 您好。 你叫什么名字？ 我叫王龙。你叫什么名字？ 刘露。 这是我的名片。 谢谢。 好久不见，你好吗？ 挺好的，谢谢。 Liebe Hörer, am Ende einer jeden Lektion möchten wir Ihnen noch kurz etwas über die chinesische Kultur vermitteln. Wir werden Ihnen dabei verschiedene typisch chinesische Gewohnheiten vorstellen, anhand derer man kulturelle Unterschiede erkennen kann. Wie lautet denn unser heutiger Hinweis? Wie Sie vielleicht vorher bemerkt haben, sagt man manchmal auch,您好 anstatt 你好. Nun, 你好 wird normalerweise verwendet, wenn sich Menschen gleichen Alters oder mit gleichem sozialen Hintergrund begegnen. Begrüßt man Personen, die älter sind, so sagt man 您好. 您 ist die höfliche Form von 你. Daher klingt 您好 auch förmlicher und respektvoller als 你好. Vielen Dank, Xiaolan, das war es eigentlich auch schon für heute. Genau. Bevor wir uns aber verabschieden, haben wir noch ein kleines Quiz für Sie. Die Frage dazu lautet, wie sagt man auf Chinesisch lange nicht gesehen? Senden Sie bitte Ihre Antwort per E-Mail an ger@cri.com.cn. Wenn Sie die Lektion noch einmal hören wollen, besuchen Sie doch bitte unsere Webseite auf german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见!